MOI. Hörspiel von Heiko Michael Hartmann. Regie Oliver Sturm. Sie müssen wissen, dass ich habe mir das immer gewünscht, dass jemand wie Sie. Oh mein Gott, ich. Dein Mund, er ist dich. Oh, warum bist du denn nicht? Ich habe ja immer gewartet, weil du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich. Ich habe es mir immer gewünscht, dass. Seit Jahren, seitdem ich auf der Welt bin, habe ich. Ich. Sag ich, Herrn. Ja, ja, jetzt ist wieder soweit. Sie haben ja schon wieder Ihren Gummistöpsel von Ihrem Plasmamixer abbissen. Wieder träumt, hä? Na, ich kann's mir schon vorstellen, vor was. Mund auf, damit ihn rausziehen kann. Oh nein. So. Und das nächste Mal wird nimmer so wild träumt. Sie machen uns ja nur die ganzen Gerätschaften kaputt. Um 5 Uhr wecken Sie, um 6 Uhr waschen Sie. Morgensäuberung. So. Morgensäuberung, was soll das? Gehe ich aus, bekomme ich Besuch? Die Säuberung könnte zu jeder beliebigen anderen Tageszeit durchgeführt. Werden Sie nicht frech, würde sie antworten. Diese Nachtschwester ist das Kernstück eines klinischen Schikanierungsprogramms, dem ich seit Monaten hält man mich in diesem verdammten Zustand. Drehe ich noch nie, habe ich kann's einfach nicht mehr daran denken, an diese verfluchte Krankheit. Bringt mich um 5 Uhr wecken Sie, um 6 Uhr waschen. Sie behandeln mich wie ein letzter Rest meiner früheren Existenz liegt. Ich habe ja nicht mal mehr oben Schläuche, unten Schläuche. Meine Beine, mussten Sie behaupten, aus Notwendigkeit würden die mir sogar den Kopf. Kann ich seit Monaten, habe ich das Gefühl, ich müsste nur einmal aufstehen und dem Weib sagen, was ich über sie kann. Mir wird schon wieder Schluss. Sinnlos. Schön aufmachen. Jawohl. Herr Oppenkör, bitte. Hier rein, bitte. Er soll mich heute Mittag anrufen. Und klären Sie, ob die CV-Aufnahmen da sind. Alles klar. Ach so, da hat eine Frau angerufen von der MoneyMed wegen dem Kardiografen. Guten Tag. Also sagen Sie dem Kollegen, er soll sich drum kümmern. Ich bin heute voll ausgelastet. Alles klar. Entschuldigung. Ja, so, Herr Oppenkör. Mhm. Ja, also die Repro-Analyse liegt jetzt vor und, aha. Es ist... Leider. Mhm. Tja, ich hatte Ihnen ja schon das letzte Mal gesagt, dass wir uns darauf einstellen müssen. 25, 98. Der GQF ebenfalls. Ja, der Reprotest hat die Ergebnisse der Plasmaanalyse voll bestätigt. Es tut mir wahnsinnig leid, Herr Oppenke. Und ein Irrtum ist endgültig ausgeschlossen? Nach menschlichem Ermessen, ja. Ich will ganz offen sein, Sie müssen in ein Krankenhaus. Die Symptome werden sich verschlimmern und in der Klinik kann man Ihnen am besten helfen. Helfen? Aber wenn ich es habe, was nützt mir? Ich meine, wenn es wirklich stimmt, habe ich doch ohnehin keine Möglichkeit, um... Entschuldigung. Ja? Ja. Ich rufe zurück. Ja? Entschuldigung. Ja. Nein. Sie müssen in eine Klinik und zwar möglichst sofort. Ich weiß nicht, ich... Frau Blechnitt, wir brauchen ein Fünferformular. Und verbinden Sie mich mit der Poliklinik. Fünfer und Poli, alles klar. Na, Herr Dubeck, wie ist es denn heute? Alle noch lebendig. Heute ist Mittwoch. Mittwoch. Als ob das für uns etwas bedeuten könnte. Jetzt neu mit 600 Einheiten. Neu von Bild der Frau. Das große Sonderheft beim Kochen und Backen. Mit schnellen Rezepten, preiswerten Gerichten. Warum ich? Warum ausgerechnet ich? All die Jahre, Kindheit, Schule, Studium. Für später. Später. Es gibt keinen Sinn. Es gibt einfach nicht den geringsten Sinn. Willkür. Eine Farce. Man betrügt sich. Von Anfang an betrügt man sich. Alles, was du für wichtig hältst. Wichtig, wichtig. Verdammtes Fernsehpack. Am frühen Morgen schon. Krankenhaus, in Wirklichkeit ist es ein Irrenhaus. Ein Einzelzimmer, habe ich gedacht. Bei so einer Krankheit bekommst du ein Einzelzimmer. Oh nein, nein. Die Kosten, wo denken sie hin? Und wieder überlegen wir sogar schon, ob wir die Patienten nicht lieber in Doppelbetten. Zwei unten, wissen sie, zwei oben. Da legen sie dann auch nicht so allein. Schon der Vorteil mit dem Stuhlgang. Alles im selben Beutel. Wir könnten dann viel schöner, wäre es natürlich, wenn wir alle mehr Geld hätten. Aber sie sehen ja, ein einziger Fernseher für fünf kranke Männer. Zwei Bankangestellte, ein Kioskverkäufer und ein Rechtsanwalt, der schon so gut wie eine Woche, noch bestenfalls, dann kommt er in den B-Raum. Vor 4-5 Monaten, als er noch die Fernbedienung halten konnte, hatte Dubeck keine Chance gegen ihn. Aber inzwischen, Triumph eines Kioskverkäufers. Auch die Bankangestellten kommen, obwohl zu zweit, nicht gegen ihn an. Im Grunde sind sie gar nicht zu zweit. Exakt derselbe Typus. Mr. Kaltheit, was ist passiert? Wo ist Mr. Oz und Little Joe? Oz und Joe sind im Gefängnis. In Ordnung. So, die Herren, die Thermometer. Heute sind wir früher dran, weil der Herr Professor auch vom Kongress muss. Ich habe nicht die Absicht, in die Stadt zu fahren. Ich habe nicht die Absicht... Ach, schon her, Bonanza. Sag mal, spielt der Ed im Anomie? Warum ich das gemacht habe. Ach, Gottle, das schaue ich doch einmal so gern oh. Allmächt, die sind schon neben Droh. Schnell die Thermometer her. Bring mir bitte mein Essen. Jetzt ist Schluss. Jetzt mache ich aus da. Ja. Also, und das hier ist unser MUI-Zimmer. Tja. Ach. Guten Tag, die Herren. Alles klar, Chef. Na, dann wollen wir mal sehen. Herr, Dubeck. Ja, Herr Dubeck. GQF? 168. Oh. Membrandruck? Mittelwerte. Ja. Aha. Also die Seite ist noch ziemlich in Ordnung. Dafür haben wir jetzt hier... Ach ja, schauen Sie doch bitte mal alle her, ja? Lassen Sie doch die Studenten mal vor. Hier kommen Sie ganz nah ran, ja? Der weiß schon nicht. Da. Sehen Sie? Die Stauung reicht bis in die Bauchdecke. Das Grüne hier, das ist ein Hämakrit. Hier ist auch noch eins, ja. Und wenn Sie draufdrücken, bildet es sich wieder zurück, aber nach ein, zwei Stunden kommt es wieder. Es nützt also überhaupt nichts. Herr Dubeck, haben Sie da Schmerzen? Alles, was drunter liegt, muss retiniert werden. So weiträumig wie möglich, damit wir keine Toxemption bekommen. Lieber einmal zu viel retiniert, als später eine ungesteuerte Toxemption. Mit einer ungesteuerten Toxemption kann sich nämlich der Membrandruck verfünffachen. Hatten wir alle schon mal nicht. Gut, also OP für nächste Woche, GQF, TMZ, Querblutanalyse. Okay. Naja, also diese ganzen Messungen. Wie bitte, was ist? Moment, Herr Professor. Ja, ja. Eine Sendung. Ich glaube, er spricht von einer Fernsehsendung. Gestern Abend? Ein neues Medikament. Medikament? Was? Ja, Herr Professor, ich habe es auch gesehen. Es ging um eine Versuchsreihe mit TSK. TSK, das ist Journalist. TSK, Gießen, unser sehr geschätzter Herr Kollege Lautner. Nein, nein, das tut mir sehr leid, aber TSK ist schwer hirnschädigend und die sonstige Wirkung wirklich gleich null. So, Herr Dubeck. Alles klar, Chef? Alles klar, Schiff. TSK. Ein Professor, der gerne segelt. Naja, Gießen. Unser Top-Thema: Gedenken an Diana. Fast genau ein Jahr nach ihrem tragischen Tod rätselt die Welt noch immer über den Unfallhergang. Es ist wie ein Gesetz. Alle, die von einer schweren Krankheit getroffen werden, durchlaufen in ihrem Inneren bestimmte Phasen. Bei mir waren es drei. Die erste Phase, die der ungläubigen Kenntnisnahme, ist wie das Erlebnis eines verblüffenden Zaubertricks. Als ob der Zug, in dem ich sitze, in einer Stadt hielte, die gar nicht zur Strecke gehört. Es wird dir kurz schwindelig, aber glaubst du, man muss nur nachdenken. Die Sache lässt sich aufklären. Im Kampf gegen die Landminen hatte sie ihre Aufgabe gefunden. Das, was dann kommt, der grenzenlose Durchblick, ist sicher der unangenehmste Teil. Mit ihm erkannte ich, dass die Logik des Lebens offenbar ein Ding ist, das ich nie beherrscht habe. Dass alle, und zwar alle früheren Werte und Wahrheiten wertlos und falsch waren. Nur wer jenes Inferno schrankenloser Auflösung übersteht, hat Aussicht auf das edelmütige Zwischenglück. Eine ziemlich attraktive Periode, in der philosophische Ideen wie alles ist vergänglich, alle Menschen müssen sterben, jeder hat sein Schicksal und so weiter eine Rolle spielen. Leider ist das edelmütige Zwischenglück nicht der Endpunkt. Nur zu rasch führt das wiedergewonnene Vertrauen in das eigene Denken zurück zur ersten Phase. Du glaubst wieder, die Dinge begreifen zu können. Du glaubst an die Macht der Logik. Kein Wunder, dass du nicht verstehen kannst, wie das alles kommen konnte, wie du dich so irren konntest, das ganze Leben über so irren konntest. Russland in der Krise. Boris Jelzin wird nervös und sucht Sündenböcke. Wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise entließ er gestern Abend die Regierung. Hallo. Ich bin's wieder mal, ne? Also, wir kennen uns ja schon alle. Oder seid ihr... Nee, du bist neu, ne? Ich bin der Klaus. Ich komme von der MOE-Hilfe und schaue hier jede Woche mal rein, um zu schauen, was anliegt bei euch. Und wenn ihr mal was braucht und so. Also zur Betreuung, ne? Ich finde das total unmöglich, wie die Leute in P-Raum abgeschoben werden und dann gleich der Nächste rein. Die sparen auf Teufel komm raus. Aber es wendet sich auch gegen die gesamte MOI-Politik. Überall werden jetzt schon wieder Gelder gekürzt, obwohl noch gar nicht klar ist, ob die Scheine wirklich alle vernichtet sind. Und der ganze Skandal, wie der Virus ans neue Geld gekommen ist, ist nämlich unserer Meinung nach auch noch nicht aufgeklärt. Das ist doch totaler Quatsch, wenn die jetzt behaupten, dass sie von der ganzen Verseuchung nichts gewusst haben wollen und dass es mit dem Kampf der Wirtschaftsblocks nichts zu tun haben soll. Warum war denn der Virus früher völlig unbekannt? Erst seit den Genmanipulationen in Kalifornien ist das Virus doch überhaupt erst... Dünnen. Ich glaube, das war zu spät. Das sind nicht vorüber. Und... Mach doch bitte mal den Fernseher leiser. Wenn jetzt nichts geschieht, kann sich das überall wiederholen. Das ist zum Beispiel mit Afrika. Ich meine, die haben ja schon Viren, von denen die Leute hier noch gar nichts wissen. Seit Monaten schaukle ich auf meiner Wassermatratze wie über schwacher See, ohne irgendwo Land zu sehen. Meine Welt besteht fast nur noch aus Gedanken. Die Erinnerung an meine frühere Existenz ist mir abhanden gekommen. Wann habe ich das letzte Mal die Erde berührt? Wie ein eierndes Gehirntier, das raumlos im eigenen Denkäther schwebt. Der Begriff der Realität ist mir inzwischen wie eine ungültige Erfindung. Es ging alles viel zu schnell. Ein Virus, von dem ich nie zuvor gehört hatte. MOI. Maladie d'origine inconnue. Moi. Welche Poesie, habe ich erst gedacht. Die Franzosen. Descartes, Pascal, Rousseau. Damit kommst du dir selbst so nah wie möglich. In allem scheint sich mein Leben im Krankenhaus von meinem früheren Leben zu unterscheiden. Und dennoch kommt es mir vor, als sei es eine bloße Verdichtung desselben. Eine Art Konzentrat, aus dem alle Nebensächlichkeiten, die mich früher abgelenkt haben, wie eine nicht erforderliche Flüssigkeit herausgepresst sind. Alles abgeschnitten. Arme, Beine, Geschlechtsteil. Reden kann ich auch längst nicht mehr. Leben. Nie mehr leben. Nur noch an die Decke starren und warten, bis alles. Ein Gefühl der Ewigkeit, das ich früher nie hatte. Derselbe Moment. Immer derselbe Moment muss es sein. Anders ist die Ewigkeit nicht denkbar. Hallo, Papa. No? Erich, wir sind's bloß. Oh Gott, Frau Dupik und ihr törichter Sohn. Und wie geht's denn heute? Guck mal, Papa. Da, die für die übernächste Woche haben wir auch schon gekriegt. Fernsehzeitschriften. Der Anblick eines großen Glases voll Erbrochenem könnte keine verheerendere Wirkung auf mich ausüben. Guck mal, Papa, die Cola, siehst du's? Haben sie neu rausgebracht. Da, Dortmund. Und da siehst du es, die Bayern. Alle von der Champions League sind drauf. Dieser Sohn, ein Albtraum. Mit Kioskwaren gefüttert, sieht aus wie ein dickes Mädchen. Auf jeder ist was anderes. Aber ist er bestimmt schon 20. Inter Mailand, FC Barcelona, Paris, Liverpool. Alle aus der Champions League. Mit Meistertiteln und da die vom Pokal und die von der UEFA. Da siehst du es? Geil. Und, ey, oh, Papa. Hast du es gestern gesehen, das mit dem Typen in der Glückstrommel? Wie der abgeräumt hat, hä? Nach einem 9-Euro-Golf. Wir gucken, die Glückstrommel ist jetzt das, was wir fast jeden Tag gucken. Als ob ich's nicht wüsste. Dein Mann guckt's ja auch. Und was mich angeht, so könnte ich dasselbe von mir sagen, hätte ich nicht in monatelangem Training die Fähigkeit entwickelt, bei bestimmten Fernsehsendungen in eine Art Trance zu fallen. Dass die hier aber auch noch kein Video haben, ne? Ich hasse sie, diese Familie. Ja, ich hasse sie. Obgleich ich weiß, dass eine solche Familie ohne die Zeitumstände und gesellschaftlichen Entwicklungen nicht denkbar wäre. Aber ist sie deswegen unschuldig? Du, Papa, der Schömich, der hat schon wieder ein neues Auto. Ursprünglich glaubte ich, es sei eine Frage menschlicher Fortentwicklung. Bis ich endlich gewahr wurde, dass sich die Dupeck-Welt zumindest insofern mit der meinen auf einer Höhe befindet, als auch sie in mir und meiner Welt etwas im Verhältnis zu ihr selbst durchaus Tieferstehendes sieht. Es ist das Unfassbare und schier Bodenlose einer solchen Entdeckung, das manchen hindert, sie zu machen. Welcher vernünftige Mensch auch käme auf die Idee, dass jemand einen anderen, nur weil er bei einer Sendung wie die Glückstrommel in Trance verfällt, für einen Deppen und Idioten hält. Er fragt nur, und doch weiß ich, dass er es tut. Hier konnten eh nicht brauchen. Sie haben sich nichts zu sagen, deswegen sehen Sie ständig fern. Es wäre mir gleich, wenn sich solche Leute nicht immerzu, haben sie sich mit ihrem Lärm in mein Leben hineingedrängt, auf der Straße, zu Hause, die Nachbarn und selbst hier, wo ich hab die Nase voll von all diesen Dupeks, die mit ihrer Rücksichtslosigkeit haben sie das gesamte öffentliche Leben, ist auf sich zugeschnitten, ein privates nicht mehr möglich. Mit den Rundfunkgeräten, die man für sie erfunden hat, dringen sie in sämtliche Winkel ehemaliger Zivilisation. Sind inzwischen, läuft ihre dämliche Musik selbst in den Krankenhäusern, wird pausenlos. Dupeck. Sobald er vom Besuch seiner Familie genug hat, schlägt er mit seiner Hand eine, hat er noch auf den Nachttisch. Albern. Dennoch beneide ich ihn um die Kraft, über die er noch verfügt. Ehrlich, wir gehen ja jetzt schon. Also, ne? Und sag's mir ja, wenn's nur irgendwas brauchst. Also, Papa, ne? Und halt die Ohren steif. Bewegende Momente, fesselnde Schicksale. Wie lange halten Implantate normalerweise? Laut Aussage des Herstellers ein Leben lang. Doch die Hoffnung wird für sie zum Albtraum. Meine Implantate sind gerissen. Warum weiß ich nichts davon? Eine Frau gibt nicht auf. Um 20.15 Uhr. Hallo und guten Abend. Mein Name ist Barbara Seligmann. Abgeschaltete Geldautomaten, geschlossene Bankfilialen, ausgestorbene Innenstädte. Erinnern Sie sich noch? Jetzt in Catastrophe Now. Die Seuche, die mit dem Geld kam. MOI. Drei Buchstaben, die Welt in Atem hielten. Die verseuchten Scheine sind inzwischen alle eingezogen und vernichtet. Doch was wurde aus den Opfern? Wer kümmert sich um sie? Sehen Sie selbst. Pflanzen, deren Samenhaare die Welt seit Jahrhunderten begehrt. Budbak Dala, eine Baumwollplantage in... So, die Herren! Nachtruhe! Und von hier aus tausendfacher Tod nach Europa. Berlin-Bundesdruckerei, hier entstehen Geldscheine. So. Niemand weiß, wie die Viren an die Scheine der Serie 5807 gelangen konnten. Die Banknoten sahen aus wie ein 50 Euro. Das Berlin nahm seinen Lauf. Was gucken denn Sie da noch? Herr Kanowski. Ach Gott, Elana, das ist wieder über das Ding da. Er kauft sich eine Zeitung. Doch dieses Mal fehlt ihm das Kleingeld. Na gut, das können wir noch zu Ende gucken, aber dann machen wir es aus, ja? Auf die Theke. Sie konnte. Also, die Hand. Gute Nacht. Nichts ahnend greift er nach dem Todesschein. Ab jetzt läuft die Uhr. Walter Kanowski hat keine Chance. Frankfurt, Zentrale des europäischen Geldes. Das Gerücht von der Verseuchung des Euro schlägt an der Börse wie eine Bombe ein. In wenigen Stunden fällt der Kurs ins Bodenlose. Das ging ja. Ich möchte sagen, in Sekunden ging das ja. Weil keiner genau wusste, was da überhaupt los ist. Erst hieß es, die Amis haben den Euro vergiftet. Den Euro vergiftet, ja. Totaler Blödsinn, eine Währung können sie gar nicht vergiften. Jeder Devisenhändler weiß das. Aber darauf kommt es ja in so einem Moment auch gar nicht an, ja. An der Börse ist alles Psychologie, alles. Verstehen Sie? Erst nach Tagen wird klar, das Killer-Virus betrifft nur die Serie 5807. Europa atmet auf, die Kurse erholen sich. Doch für die Opfer ist es zu spät. Bad Homburg, Parkallee 5, Kurgäste, fröhlich und entspannt. Niemand denkt daran, dass gleich nebenan eine Spezialklinik für MOI-Kranke steht. Hier liegt Benno Karlstadt. Bis vor einem Jahr war er in einem Kaufhaus beschäftigt. Ja, das fing mit den Füßen an, nicht, dass die immer dicker geworden sind. Aber ich habe ja erstmal nichts dabei gedacht. Was Und dann habe ich das irgendwie in den Arm gespürt, dass die nicht mehr so war wie vorher. Und meine Stimme, die hört ja selbst, wie das jetzt ist. 25 Jahre stand er an der Kasse. Stolz zeigte er auf die Jubiläumsplakette. Doch dann passierte es. Ja, wenn ich an der Kasse gestanden bin, da sind mir ja dauernd die Scheine, die sind mir einfach durch die Hände geklickt. Benno hat zwei Beine verloren. Die Krankheit kennt kein Mitleid. Bald wird ihm der Kehlkopf entfernt und danach... Benno, ein Fall wie viele. Sie alle sind Opfer eines heimtückischen Virus, das durch die Berührung mit Geld auf sie übergegangen ist. Ein anosmotisches Phänomen. Das MUI-Virus dockt am Zellkern an, das Protoplasma verdickt sich, der Druck auf die Zellwand erhöht sich und der Stoffwechsel, also vereinfacht gesagt, es kommt mehr rein, als rausgeht. Das heißt also mehr Input als Output? Der Körper bläht sich regelrecht auf. Natürlich versuchen wir, den Prozess durch plasmareinigende Maßnahmen zu verzögern, aber der Druck auf die Zellwand steigt und am Ende wird er dann so groß, dass man platzt. Bilder menschlichen Grauens, erstmals und exklusiv in Catastrophe Now. Fotos, die nach einem Todesfall in einem P-Raum entstanden sind. Anna Patzke, eine Frau aus Berlin. Eine Frau voller Lebenslust, bevor das Todesvirus zuschlug. Monatelang kämpften Ärzte um ihr Leben. Doch dann, wenn Sie miterleben wollen, was mit Frau Patzke geschah, nachdem sie in den P-Raum kam, bleiben Sie dran. Geschwollene und schmerzende Beine. Hier hilft Antistax mit der konzentrierten Kraft des roten Weinlaubs. Antistax löst den Stau in den Venen und lindert so den Schmerz. Antistax auch bei Krampfadern. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stellen Sie sich eine Wiese vor. Daneben ein wunderschönes altes Bauernhaus. Alles in Südfrankreich. Ein herrlicher Abend. Das Meer ist nicht weit. Sie sitzen in einem Sessel und nippen an ihrem Wein. Wein? Dem besten. Ihre Frau kommt dazu. Meine Frau? Ja. Mein Gott, Sie sind verheiratet, wissen Sie nicht mehr? Ihre Frau ist wunderschön. Sie liebt sie abgöttisch. Und ihre Kinder. Kinder? Die allerliebsten. Sie wundern sich oft selbst, wie ihnen alles so gelingen konnte. Ihre Freunde. Freunde? Aber ich hatte nie welche. Ich war immer... Die Besten. Ja, die Besten. Einer spielt Violine. Sie unterhalten sich, die Vergangenheit. Die Zukunft, ihre Talente, ihre Erfolge. Talente? Erfolge? Aber ja, Sie sind ein berühmter Schriftsteller. Alle lieben und verehren Sie. Doch Sie in Ihrer bescheidenen Art weisen alle Komplimente zurück. Naja, das wäre nicht untypisch. Sie sitzen alle an einem großen Tisch und führen interessante Gespräche. Die Kunst, ein unerschöpfliches Thema. Welch herrlicher Abend, die Luft. Das Meer, Zikaden. Oh mein Gott, wie gern würde ich. Ich wollte nämlich schon immer, es war ja immer so eine Idee von mir, wissen Sie, ein Landhaus, irgendwo im Languedoc. Ja, herrlich, herrlich. Sie sitzen bei Kerzenlicht zusammen und sprechen über Ihre Pläne. Pläne, ja sicher, ich hatte immer Pläne, vor allem... Ja? Ja, sagen Sie doch, sagen Sie es. Nun... Wie Sie vorhin, ich meine die Frau, von der Sie sprachen, die Kinder, ein Landhaus und vielleicht noch diese Freunde, von denen die Rede war, Künstler, Kollegen. Ja, ja. Wir würden dann zusammensitzen, wie Sie es beschrieben haben. Die Luft, das Meer, Zikaden, mitten in der Natur und dennoch so eine Präsenz des Geistigen, möchte ich mal sagen. Das wäre für mich genau das, wie soll ich sagen? Glück. Glück, ja. Ja. Meine Frau, die Kinder, all die Freunde, wirkliche Freunde. Es gäbe ein Essen. Wir würden reden und lachen. Der Wein, ich liebe guten Wein. Die Zikaden, Das Leben, es kann so wunderbar sein. Ich würde vielleicht eine kleine Rede halten als Dank und wir würden alle lachen. Ja, ja, ja. Gut, herrlich. Auf all das müssen Sie verzichten. Verzichten? Sie haben dieses Virus bekommen. Tun Sie doch nicht so, als ob Sie es nicht wüssten. Die Glieder abgeschnitten, all die Schläuche. Das letzte Stadium. Aber ich... Ja? Ich... Ja, was? Was denn noch? Ich wollte nur... Ich... Nichts, nichts. Na, Herr Dubeck, wie ist es denn heute? Alle noch lebendig. Heute ist Donnerstag. Der erste Anlauf von Herbstwetter hat uns in diesem Jahr früh erwischt. Sturm und Regen ziehen alle. Pferdet, was ist mit den Arbeitsplätzen und was ist mit den Aktien? Unsere Leser wollen wissen, wie verhalte ich mich. Hier ist Dubeck. Übermorgen kommt sie weg. Endlich. Endlich seine letzte Hand. Sie wird ihm fehlen. Mir nicht, mir nicht. Endlich Schluss mit diesem Fernsehterror. Alle 2 Minuten ein neues Programm. Er macht mich verrückt mit seiner Sepperei. Die Hand sieht inzwischen aus wie ein Kuhäuter. Höchste Zeit, sie abzuschneiden. Flower Power von Ajax gibt es jetzt in 3 blumigen Düften. Keine Ahnung, wer sie bekommen wird. Die Fernbedienung. Einer der Bankangestellten wahrscheinlich. Lisa packt aus. Ich bin eine sexgierige Ledersexgespiele. Dubeck. Skandal, da harte Steckspinnen immer. Die Einladung. Aber das ist nun zu Ende. Hallo, Baba. Na, Erich, wir sind's bloß. Ja. Das ist und wie geht's denn heute? Hat zusammengesüchtig, gut hat er hier. Guck mal, Baba, was die Mama Kraft hat. 99,90. Beim Mediaforum. Extra für alle Mäukranken. Den Tongue-Server. Tongue-Server heißt es, Mama. Das UE wird nicht mitgesprochen. Der Tong. Das ist doch mir was, Hauptsache es geht. Da, mach sie halt einmal auf. Fürs Kind, Baba. Und ohne Kabel. Ich hätte mich umbringen sollen, gleich nach dem ersten positiven Reprotest. Tabletten, Föhn in die Wanne, vom Balkon springen, irgendwas. Aber nein, ich musste abwarten. Notfalls hältst du die Luft an, dachte ich. Die Luft an. Blödsinn. Ohne Gliedmaßen ist kein Selbstmord möglich. Mensch, jetzt lass doch das, das gehört um meinen Hals. Na, dann mach's ihm halt rum. Ja. Gestern war wieder der Schubert-Stanny da. Und wir sollen die schön grüßen von ihm. Jedes Mal der Kunde. Du, geh mal, Papa, kommst du noch mit der Zunge ran? Ja, irgendetwas dagegen zu sagen. Da drücken wir da drauf. Ja, feste. Noch feste. Das geht ja überhaupt nicht. Sind denn die Sender richtig eingestellt? Mann, die Sender stellt man doch am Fernseher ein. Schau mich doch nicht so an. Wenn es nicht geht, bringen wir es halt wieder zurück. Ich hab ja noch einen Kassenbon. Die Anleitung, schau. Am besten hätten wir gleich reingeschaut, bevor wir es ein Babarans Kind gemacht haben. Ja. Das kann doch kein Mensch lesen. Das ist ja alles auf Chinesisch oder was das ist. Quatsch, jetzt gib doch mal her. Wenn ich tot wäre, wäre ich tot. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Und dennoch will sie niemand sehen. Erst einmal gucken. Ja, na, guck halt. Es ist nicht dieselbe Welt. Diese Leute leben woanders. Mensch, Erich, was ist denn? Der Papa will was. Ja, Papa, was ist denn? Hä? Die sagt er immer. Die? Was denn für eine Die? Die. Batterie meint er vielleicht. Warte, ich guck einmal. Mann, die sind ja falsch rum drin. Siehst du, der Papa hat's gemerkt. Klappt so, Erich, klappt so. Der menschliche Geist. Es gibt keinen. Der Geltungsdrang, das Instinktive, die Erfindung des Geldes, das Tierische ist zu stark. Überall das Dubecktum in der Übermacht. Es ist alles okay. Du brauchst. Mit einem Streichholz weniger als die Brand haben. Außerdem wird ihm die Entführung. Oder haut ab, ginge auch. Es geht. Es geht. Ja, ja. Geil. Die Staatsanwälte 12 Jahre. Nicht so fest, Erich. Du machst mir noch die Zunge damit kaputt. Ob das Ding noch eine Speicherin hat? Warum schließen Sie dem Kerl den Fernseher nicht direkt ans Gehirn? Oh, guck mal, Papa. Jeopardy. Ach gut. Lau, der Kommissar will mitmachen. Na klar, alle Funktionen. Sie ist 25 Jahre alt und Studentin der Medizin. M-O-I, M-O-I. Alles hat seine tiefere Bedeutung. Ich war allein. Von Anfang an war ich allein. Du hast alle Möglichkeiten. Heutzutage hast du alle Möglichkeiten. Nutze sie, entfalte dich. Wünsch dir was. Wünsch dir doch was. So, die Herren. Ja, ja, es ist wieder soweit. Aufgewacht, aufgewacht, die Herren. Du hast es nicht unter Kontrolle. Gar nichts hast du unter Kontrolle. Nicht einmal dich selbst. Denkst du, hast du als ein klares Ding im Griff, Beine, Hände, Kopf, gehen, fassen, denken, wie es gerade kommt? Probleme? Packen wir es. An 6 verschiedenen Schläuchen hängend, ohne Arme, ohne Beine, wie ein Insekt, das auf dem Rücken liegt. Strampelst du, Stummeltier, hast ja außer diesem einen leeren Begriff. Können wir dir nichts Festes? Festes will jeder, der das Geheimnis der Bewegung kennt, weiß, dass es anders nicht geht. Strampeln, strampeln, strampeln, bis es aufhört. Endlich aufhört. Hast du diesen einen leeren Begriff? Ich. Mensch, hör auf, an den Knöpfen rumzuspielen. Was denn? Ich muss doch die O2-Triolyse neu einstellen. Quatsch, wir sollen bloß die Neoglobinwerte messen. Schon wieder. Schon wieder irgendwelche Studenten auf mich angesetzt. Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Nein, gar nichts mehr. Ich lasse mich in Ruhe. Tut sich nichts mehr. Mensch, der hat einen Apoplexus. Was? Das kann doch nicht von dem Gerät kommen. Sollen wir nicht lieber einen Assistenten haben? Eine Studentin ist auch dabei. Oh. Siehste? Es war gar nichts, der schläft nur. Trotzdem darf sie nicht einfach an den Knöpfen rummachen. Ich finde, wir sollten lieber auf den Assistenten warten. Eine weiße Schürze bis zum Knie. Und darunter dünne weiße Strumpfhosen. Diese Studentinnen... Wenn ich nur noch einmal würdig, verdammt, diese Krankheit. Assistent, du weißt doch, wie der sich immer aufspielt. Ich habe die Messungen schon öfters gemacht. Wir müssen bloß den Plasmamixer auf Abfusionsautomatik umschalten, dann werden die Neoglobinwerte von allein angezeigt. Dann mach's doch. Okay, pass auf. Das hier ist der Schalter und das da müssen wir runterregeln. Ich weiß nicht, also... Mist, jetzt ist es passiert. Stell's zurück. Darf ich doch. Davon geht's nicht weg. Ich hab's euch ja gesagt. Ey, jetzt regt euch nicht auf, ja? Der Signalton hat gar nichts zu bedeuten. Es pendelt sich automatisch wieder ein. Wir müssen bloß ein paar Minuten warten. Ein paar Minuten? Bis dahin ist er vielleicht tot. Tot? Verdammte Studenten. Du kriegst jedenfalls die Verantwortung. Ach ja, Mensch. Mann, jetzt wartet's doch mal ab. Unglaublich. Wie kann man dieses heutige Studentenpack auf... Mir wird schon... Oh, ich verliere... Mein Kopf, ich sehe nur noch die Studentin. Warum? Sie tastet mir über... Oh, meine Nase. Ja. Zu groß, zu breit, zu lang, aber... Wenn Sie wollen, könnten Sie... Ich meine, Organ ist Organ. Sie könnten, wenn Sie reibt... Ja, bitte. Oh. Du. Ich, die Kahlheit meines Schädels, das Kompakte meines Körpers, alle überschüssigen Gliedmaßen entfernt, ohne Ziererei auf das Wesentliche konzentriert, es ist etwas Besonderes mit der Zunge. Mit der Zunge über meine Nase. Gott, wächst der Acht über sie hinaus, dass ich mit ihren Hemd und zieht für mich die Strumpfhose in der Hand, öffnet sie die Schürze und... Du... Wir müssen mal atmen. Gib mir die Maske. Ach, John, hier. Ja, sitzt mir, sind das Haare, kitzelt jedenfalls höllisch in der Nase und ich, teuflischer Rhythmus, den Höhepunkt so weit wie möglich, will ich einfach noch durchhalten, Luft, bei diesem Tempo werde ich noch durchhalten, du darfst sie nicht enttäuschen, du darfst sie nicht, jetzt mit diesem Tempo bringt sie mich, um Gottes Willen, ich krieg Luft, sie wird immer schneller, alles was recht ist, sie verrückt, ich kann nicht mehr, Ich muss. Hallo. So? Ist es so richtig? Nein, ich... Die Maske muss ganz fest anliegen. Wer redet denn da? Da reden doch Leute. Drück ihm die Maske ganz fest drauf. Jetzt. Er bewegt sich. Macht nichts, halt so weiter drauf. Halt so weiter? So? Sie machen es mit Absicht. Mord. Hilfe, die wollen mich laus der Affe. Sie brauchen es für Ihre Prüfung. Virushirn. Hilfe! So, gut. Ich glaube, jetzt kannst du wegschauen. Hallo. Geht's wieder? Sie haben nur kurzes Bewusstsein verloren. Bei den Neoglobinmessungen, das ist völlig normal. Das ist wegen der Oximalwerte. Die können bei der Neoglobinmessung kurzfristig fallen. Ich habe Ihnen bloß die Sauerstoffmaske angelegt. Hier, sehen Sie? Der Mumie da. Heute sind wir früher dran, weil der Herr Professor... Unglaublich gut. Der Herr Dubeck, was ist denn das? Etwas ganz Besonderes. Was haben denn Sie da am Kopf? Die Staatsanwälte 12 Jahre... Über Kälte und Herz... Von Fernseher? Das ist ja praktisch. Mensch, Meier, was alles gibt. Die lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Mein Schwager, ne, der ist Computerspezialist und er sagt, dass wir bald bloß noch über den Fernseher telefonieren werden. Ach, über den Fernseher. Da, Ihr Thermometer. Sie werden ja heute verlegt. Hä? Na, der Professor wird es Ihnen schon noch sagen. Verlegt? Wie ich? Ja, und hier dann die Globalfluktuation auf Trennreinigung wechseln. Plasmazyklus auf Beta 5 runterfahren und Umlegung mit der PRV abterminieren. Alles klar, Chef? PRV. P-Raumverwaltung. Was soll es sonst heißen? Das ist es. Das ist es. Mein Ende. Tod. Sie werden in jeder Minute können. Sie werden mich wie damals den Rechtsanwalt packen, mich die Transporteure vom P-Raum... Und schieben, mir wird ganz schlecht, wenn ich bloß nicht meine Würde... Hallo. Meine Würde. Hallo, Herr Oppenkör. Was? Was ist denn? Es ist soweit. Wir verlegen Sie jetzt. Jetzt schon. Ein Fall für den P-Raum. Ab. Ab in den Aufzug. Wo vielleicht stehen schon 2 kichernde Mädchen drin... Die im 5. Stock ihre kranke Freundin. Wird's kaum zu glauben. Ein Fleischballon mit einem Gesichtsknödel obendran. Ja, ja. Hihi. Als wir aus Mauhof zu Grau sind, hihi, hat er mir mit der Nase zugewinkt. K wie Kellergeschoss, P wie P-Raum. Mein letztes Bild von der Welt. Die sich öffnende Aufzugstür. Gleich haben wir's. Gleich sind wir in wenigen Sekunden, bis du hast. Lange genug. Genug. Schluss, Schluss jetzt. Ich darf jetzt nicht daran denken. Nicht mehr daran denken. Nicht mehr denken. Tod, tot. Für immer tot. Abgeschaltet, abgeschaltet. Wie ein Fernseher. Aus, Ende. Ich. Ende. Ich aus. Guten Abend. Hallo, danke schön. Vielen Dank. Danke schön. Danke sehr. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von So What. Sie liegen in einem Bett und machen eine Fahrt. Es ist Ihre letzte. Unmöglich? Warten Sie's ab. Wir fragen, er antwortet. Fred Oppenkör. Guten Abend, Herr Oppenkör. Guten Abend. Herr Oppenkör, Sie haben jahrelang gelebt. Jetzt kommen Sie in den P-Raum. Wie fühlen Sie sich? Ich... beschissen. Beschissen. Eine Antwort, die niemanden überraschen kann. Wie gewonnen, so zerronnen. Das Leben beginnt, das Leben endet. Zwei Dinge, die zusammengehören. Und dennoch, das eine zieht an, das andere stößt ab. Sicher, es gibt Unterschiede. Solange ein Mensch sich etwas wünscht, wird er auch Vorlieben haben. Der Fluch des Geldes. Wenn diese alte Weisheit heute noch für jemanden gilt, dann für Sie. Mit 50 Euro sind Sie dabei. War es so? Ich glaube schon. Aber es hätte ja auch Krebs sein können. Oder ein Unfall. Vom Schicksal war ich in jedem Fall abhängig. Moderne Menschen sterben an modernen Krankheiten. Herr Oppenkör, sind Sie modern? Modern? Ich weiß nicht. Ja, das klingt verzweifelt. Ist Verzweiflung für Sie ein zulässiges Mittel zur Selbstbehauptung? Ich... Da habe ich nie drüber nachgedacht. Herr Oppenkür, wenige können schon heute auf Ihr gesamtes Leben zurückblicken. Sie können es. Ist es schön gewesen? Natürlich war es schön. Da und dort. Im Nachhinein... wird alles ein wenig grau. Wie Farben, die gut miteinander verrührt sind. Er schlief ein mit einem glücklichen Lächeln. Ein Bild, das sich Millionen wünschen. Doch auch hier gilt, Glück ist kein Zufall. Haben Sie sich schon für einen letzten Gedanken entschieden? Es bleibt ja noch Zeit. Außerdem, ich will nicht stundenlang denselben Gedanken wiederholen müssen, bloß weil es der letzte sein könnte. Das habe ich nicht nötig. Das hab ich nicht nötig. Eine Einstellung, die ein selbstbewusstes Ende verspricht. Fred Oppenkör. Seine letzte Fahrt. Und für uns heißt es morgen wieder So What. Das ist ja ein Einzelzimmer. Endlich ein Einzelzimmer. Nachtschwester, Fernseher, Dubik, nichts. Nichts. Nur warten, bis es soweit ist. Habe ich meine Ruhe. Endlich wieder Ruhe. war allein, von Anfang an allein. Aber das Schlimmste war, dass man mich dabei immer wieder gestört hat. Ein Mensch, der sich liebt. Mehr ist nicht zu erreichen. Was war das? In einem der Nebenzimmer. Außenwelt Terror. Vergiss es. Ich bin ich. Mehr lässt sich kaum sagen, wenn überhaupt. In meinem jetzigen Zustand. Eine Art Brotteig. Unförmig aufgebläht. Mensch. Triumph der Begriffe über die Körperwelt. Ich. Ich. Schon wieder. M-O-I. Maladie d'origine inconnue. Ich bin froh, dass es aus dem Französischen kommt. Vornehmer. Es klingt einfach vornehmer. Anna Patzke aus Berlin. P-Raumbilder exklusiv. Ha, ein halbes Schwein an die Kacheln gespritzt, möchte ich wetten. Alles getürkt wegen der Persönlichkeitsrechte. Optisch besteht kein Unterschied. Anna Patzke, klar. Ein totes Schwein dagegen steckst du dir als Wurst oder Fleisch bedenkenlos in den Mund und kaust es. Die begrifflichen Unterschiede entscheiden, nicht die optischen. Du siehst in Begriffen dein ganzes Leben. Ich warte. Ursprünglich, dass es anfängt, endlich mal richtig anfängt. Jetzt, dass es aufhört, endlich richtig aufhört. Ein schrecklicher Beruf. Abgeschnittene Fingernägel einzusammeln wäre schon schlimm genug. Alles lässt sich steigern. Das Tote als solches geht. Schließlich sind die Toten in der Überzahl. Aber wenn es gerade noch lebendig gewesen ist, lauwarm, noch leicht dampfend, ohne Musik, einfach so als Verhöhnung des Seienden. Es erwischt dich, irgendwann erwischt es dich. Und dein Zimmer wird frei für das Nächste, bitte. Das Nächste. Ich bin, seitdem ich mich kenne, immer ich gewesen. Es hat keinen Bestand. Du. Eine Wiese, daneben ein wunderschönes altes Bauernhaus, Südfrankreich, ein herrlicher Abend. Das Meer ist nicht weit. Lasst mich, lasst mich. Oh, du. Er schrieb ein mit einem glücklichen Lächeln, ein Bild, das sich Millionen wünschen. Doch auch hier gilt, Glück ist kein Zufall. Haben Sie sich schon für einen letzten Gedanken entschieden? Aber ja, ich... MOI. Hörspiel von Heiko Michael Hartmann. Oppenkör, Hans-Peter Hallwachs. Traumfrau, Verena von Beer. Traumstimme, Matthias Hase. Fernsehmoderatorin, Ellen Schulz. Arzt Walter Renneisen, Frau Dupek Christine Seiler, ihr Sohn Martin May, Nachtschwester Marion Pliet, Professor Gerlach Fiedler, Sozialtherapeut Christian Körner. In weiteren Rollen Christiane Bachschmidt, Gerd Andresen, Markus Hoffmann und Andreas Serda. Regie Oliver Sturm. Produktion Südwestrundfunk 1998.